Dafür ist es egal, ob die Helden echt oder erfunden sind. Man kann bei den meisten der hier und später aufgeführten großen Geschichten bezweifeln, ob sie sich jemals so zugetragen haben. Fußnote: Die Frage, was überhaupt authentisch oder wahr genannt werden kann, öffnet insbesondere im Bereich der Erzählungen ein weites Feld. Alle erkenntnistheoretischen Probleme, die damit verknüpft sind, möchten wir hier vernachlässigen. Solange eine Geschichte wahrhaftig ist, ist sie wahr genug, um von uns betrachtet zu werden. Denn dann kann sie wirken, als wäre sie wahr. In seinem Buch Caroline paraphrasierte der Autor Neil Gaiman einen Absatz aus G.K. Chestertons Essay-Sammlung Tremendous Trifles folgendermaßen: Märchen sind mehr als nur wahr. Nicht deshalb, weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt, sondern weil sie uns sagen, dass man Drachen besiegen kann. Ende der Fußnote. Inwiefern sie Fiktionen mit einem verschütteten authentischen Kern, fiktionalisierte Dramatisierungen historischer Ereignisse oder schmissig erzählte wahre Biografien sind, ist nicht relevant für unser Buch. Denn an ihrer Funktion für und ihrer Macht über unser Leben änderte keine dieser Einschätzungen etwas, und sei sie noch so begründet. Zumal wir es hier nicht mit Problemen der Historizität, sondern der Symbolik zu tun haben, wie Campbell es formulierte: Ob Rip van Winkle, Camares Saman oder Christus wirklich gelebt haben, ist nicht unsere primäre Sorge. Ihre Geschichten sind es, was uns angeht, und diese Geschichten sind so weit über die Welt verbreitet, nur in verschiedenen Ländern verschiedenen Personen zugeschrieben, dass die Frage, ob dieser oder jener Träger dieser universellen Themen eine historische Persönlichkeit, ein lebender Mensch gewesen sein mag, nur von zweitrangigem Interesse sein kann. Sie würde die Botschaft, die aus den Bildern spricht, einfach beiseite schieben.